Erster darauf schlug Ahithophel Absalom vor, ich werde 12.000 Männer auswählen und David noch heute Nacht verfolgen. Zweiter, ich werde ihn überraschen, während er müde und mutlos ist. So werde ich ihn erschrecken, und alle seine Leute werden fliehen. Dann kann ich den König allein töten. Dritter, danach werde ich alle Leute zu dir zurückbringen, so wie eine Braut zu ihrem Mann zurückkehrt. Du willst nur einen Mann töten, und das ganze Volk wird Frieden haben. Vierter, Absalom und alle wichtigen Männer Israels fanden diesen Rat gut. Fünfter, aber Absalom sagte, ruft auch Husai aus Arch an, damit wir hören, was er dazu sagt. Sechster, als Husai zu Absalom kam, erzählte Absalom ihm, Ahithophel hat diesen Vorschlag gemacht. Sollen wir ihn umsetzen? Wenn nicht, dann sprich du. Siebter, Husai antwortete Absalom, dieses Mal ist der Rat, den Ahithophel gegeben hat, nicht gut. Achter, Husai sagte, du kennst deinen Vater und seine Männer. Sie sind Helden und sehr wütend, wie eine Bärin, der man ihre Jungen weggenommen hat. Dein Vater ist ein Krieger und wird nicht bei den Leuten übernachten. Neunter, er versteckt sich jetzt bestimmt in einer Schlucht oder an einem anderen Ort. Wenn am Anfang einige deiner Männer fallen und die Leute das hören, werden sie sagen, Absaloms Leute haben eine Niederlage erlitten. Zehnter, dann wird sogar der mutigste Mann, der wie ein Löwe ist, den Mut verlieren. Denn ganz Israel weiß, dass dein Vater ein Held ist und seine Begleiter tapfere Männer sind. Elfter, deshalb rate ich, ganz Israel soll sich bei dir versammeln, von Dan bis Beersheba, so viele Menschen wie Sand am Meer. Und du selbst sollst in ihrer Mitte in den Kampf ziehen. Zwölfter, wenn wir ihn dann an einem Ort finden, wo er sich aufhält, werden wir ihn überfallen, wie der Tau auf die Erde fällt. Dann wird niemand von ihm und seinen Männern übrig bleiben. Dreizehnter, wenn er sich aber in eine Stadt zurückzieht, soll ganz Israel Seile an diese Stadt legen. Wir werden sie dann ins Tal ziehen, bis kein einziger Stein mehr dort zu finden ist. 14. Da riefen Absalom und alle Israeliten, der Rat von Husai aus Arch ist besser als Ahithophels Rat. Der Herr hatte es so bestimmt, damit Ahithophels guter Rat nicht befolgt wurde und der Herr Unglück über Absalom bringen konnte. 15. Danach erzählte Husai den Priestern Zadok und Abjatar, Ahithophel hat Absalom und den wichtigen Männern Israels diesen Rat gegeben, und ich habe diesen Rat gegeben. 16. Schickt schnell eine Nachricht an David, verbringe die Nacht nicht an den Pforten in der Wüste, sondern überquere den Fluss. So werden der König und alle seine Leute nicht vernichtet. 17. Jonathan und Ahimaaz warteten bei der Quelle Rogel. Eine Magd brachte ihnen immer wieder Nachrichten, und sie gaben diese dann König David weiter. Denn sie dürften nicht gesehen werden und nicht in die Stadt kommen. 18. Eines Tages sah sie aber ein Junge und erzählte es Absalom. Die beiden rannten schnell weiter, bis sie zum Haus eines Mannes in Bahurim kamen, der einen Brunnen in seinem Hof hatte. Dort stiegen sie hinunter. 19. Die Frau nahm eine Decke, legte sie über den Brunnen und streute Getreide darüber, damit niemand etwas bemerkte. 20. Als Absaloms Männer zum Haus der Frau kamen und fragten, wo sind Ahimaaz und Jonathan, sagte die Frau zu ihnen, sie sind zum Wasser gegangen. Die Männer suchten, aber als sie die beiden nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück. 21. Nachdem die Männer Absaloms weggegangen waren, stiegen Jonathan und Ahimaaz aus dem Brunnen. Sie gingen weiter und brachten König David die Nachricht. Sie sagten zu David, geht schnell über das Wasser, denn Ahithophel hat diesen Plan gegen euch geraten. 22. Da brachen David und alle seine Leute auf und überquerten den Jordan. Bis zum Morgen hatte jeder den Jordan überquert, niemand fehlte. 23. Als Ahithophel sah, dass sein Rat nicht befolgt wurde, sattelte er seinen Esel und ritt nach Hause in seine Stadt. Dort ordnete er seine Angelegenheiten und erhängte sich. Nachdem er gestorben war, wurde er im Grab seines Vaters begraben. 24. David war bereits in Mahanaim angekommen, als Absalom mit allen Israeliten den Jordan überquerte. 25. Absalom hatte Amasa anstelle von Job zum Befehlshaber des Heeres gemacht. Amasa war der Sohn eines Ismaeliten namens Jitra. Er war mit Abigail zusammen gewesen, die eine Tochter Ises und die Schwester von Zeruja, Joabs Mutter, war. 26. Israel und Absalom lagerten im Land Gilead. 27. Als David in Mahanaim ankam, brachten Sobi, der Sohn des Nahas aus der Hauptstadt der Ammoniter, Maschir, der Sohn Amiels aus Lodebar, und Barzillai aus Rogelim, der ein Gileaditer war, 28. Betten, Decken, Geschirr und viele verschiedene Lebensmittel wie Weizen, Gerste, Mehl, gerüstetes Getreide, Bohnen und Linsen. 29. Sie brachten auch Honig, Sahne, Schafe und Käse. Sie gaben David und seinen Leuten zu essen, weil sie dachten, die Leute in der Wüste sind hungrig, müde und durstig geworden.